Bei jeder guten Gruppe nach dem vierten Stück zieht sich unser Hauptsänger um. Nur ein Handtuch war es. Aber es steht ihm auch wunderbar. Glücklich, dass das rote Handtuch heute mitgekommen ist. Ah, und dann haben wir noch eine Komposition auf dem Programm. Von Bill Haleys früherer Backing Band. Von den Jody Mars. Well, now like this. Well, now dig this. Baby, I insist. If you like this, then I'm just gonna miss. If you like romance, if you like to dance, go and take a chance. Oh, little romance. I'm not a Roman Romeo, I'm just a blue and fatty. But baby, who's watching who? Man, I'm telling you, if you dig this, see it with a kiss. To Mars, above the moon and stars, and you're in your teens, and you like the jeans, movie magazine, when you moon up scenes. I'm not a Roman Romeo, I'm just as blue as that you, but baby, it's what to do, man, I'm telling you, if you dig this, see them with a kiss, hey, we can't miss.